machst die Augen zu beim Küssen und sagst mir traurig, dass wir müssen. Es fährt die letzte Bahn. Komm, lass uns später nochmal skypen. Wie gern würde ich dich jetzt begleiten und einfach mit dir fahren. Das werden wieder schwere 14 Tage und es ist sinnlos, was ich sage, bis wir uns wiedersehen und gegenüberstehen. Obwohl sich alles in mir wehrt, lass ich dich ziehen und bleibe ohne dich alleine in Berlin. Und egal wie weit du weg bist, bist du doch immer irgendwie dabei, bei mir, dabei, bei mir. Von dir zu mir, so weit, weit weg. Von hier zu dir, so weit, weit weg. Zu beim Reden, lass uns für heute mal auflegen. Ich ruf dich morgen wieder an. Wir werden die Zeit hier schon besiegen. Wie gern würde ich jetzt bei dir liegen, schlafen in deinen Armen. Obwohl sich alles in mir wehrt, lass ich dich ziehen und bleibe ohne dich allein in Berlin. Und egal wie weit du weg bist, bist du doch immer irgendwie dabei, bei mir, dabei, bei mir. Von dir zu mir, so weit, weit weg. Von hier zu dir, so weit, weit weg. Von mir zu dir, so weit, weit weg. Wenn du mich fragst, dann glaub ich fest, dass es für immer geht. Und alle Fragen sind wie weggefegt, weil sich jedes Teil zusammenfügt. Von dir zu mir, so weit, weit weg. Von hier zu dir, so weit, weit weg. Von mir zu dir, so weit, weit weg. Wenn du mich fragst, wie lang das geht mit uns, dann glaub ich fest, dass es für immer geht. Von dir zu mir, so weit, weit weg.